WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. So, bevor wir anfangen, möchte ich in eigener Sache etwas sagen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, oder viele von euch, die uns schon lange begleiten, haben wir in ein paar Wochen ein ganz großes Jubiläum, nämlich 20 Jahre Domian. Das ist für uns, für meine Mitarbeiter und mich wirklich eine irre Zahl, weil wir alle überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass diese Sendung so lange und dank euch auch so erfolgreich läuft. Allerdings muss ich sagen, dass ich schon in der letzten Zeit mir immer wieder so Gedanken gemacht habe, wie lange möchtest du die Sendung noch moderieren? Denn 20 Jahre Nachtschicht gehen auch nicht so ganz spurlos an einem vorbei. Und nun ist eine Entscheidung gefallen. Ich habe mich einvernehmlich mit dem WDR geeinigt, dass es diese Sendung noch bis Ende 2016 geben wird. Und dann ist Schluss mit Nachtschicht, weil ich auch sehr große Lust habe, mal wieder öfter die Morgensonne zu sehen und einfach auch in den normalen Lebensrhythmus zu kommen. Aber ich sage euch, das ist noch eine ganze Weile hin. Das sind ja fast noch knapp 2 Jahre und ich hoffe, dass diese letzten knapp zwei Jahre nochmal so eine richtig gute Zeit werden und ich habe keine Bedenken, daraus mit euch eine richtig tolle Zeit zu machen. Übrigens freuen wir uns alle auch jetzt erstmal auf den Domian-Film. Ich hatte euch ja davon erzählt, der in den nächsten Monaten in die Kinos kommen wird und über den WDR auch in der ARD gezeigt wird. Und das ist für mich übrigens, das möchte ich auch so ganz klar sagen, für mich und meine Mitarbeiter eine tolle Anerkennung unseres Senders, nämlich des WDR, für unsere 20-jährige Nachtarbeit, dass dieser Film über diese Sendung hauptsächlich schwerpunktmäßig entsteht. Also, ich freue mich jetzt wirklich auf die nächsten knapp zwei Jahre mit euch. Und wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass das vielleicht sogar die beste Zeit werden wird, die wir miteinander verbringen. Schön, dass ihr da seid. Nochmal herzlich willkommen. Und somit geht's jetzt wieder zum Alltag quasi, nämlich zur Sendung. Und wir haben heute wie immer montags eine freie Themennacht. Gerne könnt ihr anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. So, und der erste Anruf heute Nacht ist Johannes und Johannes ist 26. Guten Morgen, Johannes. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Johannes. Ja, ich rufe auch schon gleich zu dem an, was du eben schon gerade zu Beginn gesagt hast. Ja, ich bin übrigens ganz überwältigt, was im Netz abgegangen ist heute schon. Das ist, ich werde ganz demütig, weil ich mit so viel Zuspruch und einer solch großen Resonanz von allen Seiten überhaupt nicht gerechnet hatte. Ja, also ich sag mal, das Stichwort Netz, was du gesagt hast, also so bin ich auch überhaupt darauf gestoßen, weil ich habe heute Abend Internet angemacht und habe dann diese Überschrift gelesen, Jürgen Domian hört auf. Und im ersten Moment dachte ich mir, ist es irgendwie schon ein verfrühter April-Scherz oder so. Und dann habe ich aber die Meldung aufgemacht und habe die gelesen und naja, da habe ich eben gelesen, dass es doch eben leider ernst ist. Aber, ich habe dann nur eben weitergelesen und habe auch, dass du gesagt hast, 20 Jahre ist eine lange Zeit und dass du eben auch mal nochmal den Sonnenaufgang öfter sehen möchtest. Genau. Und dann habe ich mir, als ich dann fertig war, dachte ich mir so, okay, es ist schade, aber ich kann die Gründe gut nachvollziehen. Mhm. Das freut mich. Und wie gesagt, es ist ja doch nur eine sehr gute Zeit hin, bis es dann soweit sein wird. Ja. Ja. Und dein Redakteur hat mich eben auch schon gefragt, wie lange ich euch schon zusehe. Ja. Und also es sind bestimmt schon 11 Jahre. Mhm. Also meistens habe ich mir dann immer nachmittags das angehört, weil die Sendung kommt ja doch ziemlich spät. Genau, viele laden sich das runter irgendwo und hören es dann am Nachmittag oder wann auch immer, beim Joggen oder im Auto oder wie auch. Ja, also ja. So ähnlich habe ich es eigentlich auch immer gemacht, aber es war trotzdem, es war und ist wirklich, sag ich mal, ein fester Bestandteil eigentlich. Also man hat sich irgendwie so dran gewöhnt und das ist gehört irgendwie einfach schon fest dazu. Ja, was meinst du, was für einen festen Bestandteil diese Sendung für mein Leben bedeutet? Das ganze Leben ist konzentriert auf diese Arbeit in der Nacht. Es dreht sich alles darum, mein ganzer Lebensrhythmus, das habe ich ja schon einige Male erzählt, ist komplett verdreht, weil ich immer erst ganz früh morgens ins Bett gehen kann. Ich kann nicht früher schlafen. Und der Tag ist auch immer darauf ausgerichtet, auf die Sendung. 1 Uhr nachts musst du fit sein, dann musst du da sitzen und du musst dein Bestes geben, weil das Publikum eben auch sehr aufmerksam ist. Und Und ich wollte dich dann auch noch fragen, was du eben gerade schon auch gesagt hast, dass eben die Sendung ein sehr wichtiger Bestandteil für dich ist, wie du dir dann dein Leben hinterher vorstellst. Ja, da muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch gar nicht so ganz richtige große Gedanken gemacht, weil es eben noch eine ganze Weile hin ist. Aber natürlich interessiert mich weiter Fernseharbeit, Radioarbeit. Wollen wir mal gucken, wo es hinführt. Es ist ja eine gute Grundlage. Ich habe ja über 20.000 Interviews geführt. Eine gute Talk-Grundlage für vielleicht auch andere Projekte. Und dann hätte ich noch eine Frage, die ich dir eigentlich immer schon mal stellen wollte. Ja, bitte. Und zwar passiert es eigentlich häufig, wenn du jetzt irgendwie bei dir in Köln oder so unterwegs bist, dass dich Leute auf der Straße erkennen und dann auch ansprechen, oder ist das eher selten? Nee, das passiert schon natürlich häufiger. Was ich aber immer sehr nett finde, ist, dass die Leute so freundlich sind. In all diesen vielen Jahren habe ich noch kaum irgendeine Pöbelei oder sowas mitbekommen. Und man hat auch so eine gewisse Distanz, das ist Arbeit und jetzt ist er privat unterwegs. Also ich glaube, es ist mir erst 2-mal passiert in diesen 20 Jahren, dass mich jemand auf der Straße angesprochen hat mit einem persönlichen Problem. Mhm. Und das war dann auch in den Fällen sehr gravierend und das war völlig okay. Aber in der Regel sind die Leute freundlich, sagen, tolle Sendung und schön, dich zu sehen. Und ja. Und sagen die dann auch wirklich, sagen die dann auch du oder sagen die dann eher Herr Domian? Also nee, das ist immer sehr, sehr lustig. Wenn ich so in einer Gruppe von älteren Leuten vorbeigehe, ich weiß nicht, wie das kommt, aber die sagen dann oft, nicht immer, aber die sagen oft, da kommt der Domian. Hallo, hallo. Und gehe ich an eine Gruppe von irgendwelchen coolen Jungs vorbei, hey Domian, hi, cool dich zu sehen oder so. Nein, die sagen du. Das ist auch völlig in Ordnung, weil das Du ist hier so eingeprägt bei uns in der Show. Das nimmt mir auch keiner, ich nehme es keinem übel, wenn man mich duzt und ich duze euch ja auch immer. Ja, aber eins wollte ich vielleicht auch noch an der Stelle sagen und ich denke, dem kannst du dich auch anschließen, was man eigentlich gar nicht oft genug sagen kann, das ganze Team, das bei dir im Hintergrund arbeitet, das ist einfach für so eine Sendung unabkömmlich. Also das ist ansonsten wärt ihr bestimmt nicht so lange so erfolgreich gewesen. Nein. Es ist ja wirklich so, das habe ich ja auch schon einige Mal hier so erzählt, dass man ruft ja an und es sind einige Kollegen im Hintergrund am Telefon. Und die nehmen die Anrufe erstmal entgegen. Dann gehen die Anrufe in die Regie und die Redaktion. Und das muss alles sehr vertrauensvoll und ordentlich und würdig behandelt werden. Und das machen die Kollegen wirklich bestens. Ich kann mir keine besseren Leute vorstellen, weil wir haben ja öfters auch sehr heikle Themen hier und Menschen mit sehr traurigen Schicksalen und die müssen von Anfang an respektvoll und ordentlich behandelt werden. Und das freut mich und unsere Psychologen machen eine tolle Nachbetreuung. Also da gebe ich dir völlig recht, ohne das Team im Hintergrund würde diese Sendung hier gar nicht existieren. Das geht nicht. Nur der Moderator kann das nicht alleine. Das geht immer nur Hand in Hand. Das ist auf jeden Fall so. Und dann wollte ich auch noch was erwähnen. Und zwar, das hat mich auch schon dein Redakteur gefragt. Und zwar, was ich dann tun werde, wenn es die Sendung irgendwann nicht mehr gibt. Ja. Und dann habe ich gesagt, also ich mache das dann vermutlich so, wie ich mich auch immer über die Sommerpause rette. Und zwar, es gibt ja im Internet mittlerweile, also auf YouTube und auf anderen Webseiten, also eigentlich unzählige Videos, also die ganzen Archive, teilweise von vor 20 Jahren, wo du angefangen hast. Und kannst du da nochmal von vorne hören, bist du die nächsten 20 Jahre beschäftigt. Genau, so meine ich das. Also das wäre dann wahrscheinlich auch noch ein guter Tipp für alle, die dich dann genauso wie ich dann so vermissen werden. Weißt du, Johannes, für mich ist das natürlich auch so eine Sache, wie ich für mich ist das ja nicht nur einfach eine Sendung, die man moderiert. Es ist ja ist völlig klar. Eine ganz intensive Auseinandersetzung mit Menschen und mit Schicksalen. Und ich habe so profitiert von den Gesprächen mit den Menschen. Ich habe so viel mitgenommen, so viel gelernt und tue das immer noch von Menschen. Mir geht das genauso. Also auch ich als Zuhörer. Also ich habe heute Abend das erste Mal bei dir angerufen. Eben aus diesem eigentlich traurigen Grund bin auch beim ersten Mal durchgekommen. Ja. Aber ich höre euch seit 11 Jahren zu und ich habe wirklich schon sehr viele nützliche und gute Dinge, sag ich mal, von den ganzen Gesprächen, die du geführt hast, auch für mich, für mein Leben mitgenommen. So, und dann hoffen wir jetzt, dass in den nächsten anderthalb oder ein Dreivierteljahr auch noch viele gute Dinge hier zur Sprache kommen und wir noch weiter viel profitieren können, alle voneinander. Auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, sage ich nochmal vielen Dank, dass wir uns mal noch haben unterhalten können. Ja. Und wünsche dir natürlich noch alles Gute für die anderthalb Jahre und drüber hinaus. Ja. Und an dein Team natürlich genauso. Ja, ist alles schon rübergekommen. Und vielleicht hört man sich ja nochmal. Sehr gerne, Johannes. Wie gesagt, immer willkommen. Vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und jetzt geht's gleich weiter mit der Viola. Die Viola ist 65. Guten Morgen, Viola. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Viola. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich möchte dir sagen, zunächst greife ich mal 20 Jahre zurück. Mhm. Da war mein jüngster Sohn 8 Jahre. Mhm. Und ich ging ab 18 Uhr kellnern. Mhm. Und mein ältester Sohn, der jetzt 45 ist, hat diese Zeit genutzt, meinen jüngsten Sohn zu missbrauchen. Mhm. Mhm. Deswegen möchte ich dich dringend um einen Rat bitten. Das kann ich ja nicht so stehen lassen. Denn ich habe erfahren, dass er das mit seinem eigenen Sohn auch gemacht hat. Mhm. Der ist jetzt 18, also mein Enkel. Und als der 5 Jahre alt war, hat er das bei dem auch gemacht. Da gibt es ja noch einen anderen Sohn, den ich habe. Der hat 2 kleine Kinder. Und deswegen denke ich mal, wollte ich da mit dir drüber sprechen, was ich da jetzt mache. Ich kann das doch nicht einfach so stehen lassen. Nein, das ist ja erschütternd, was du erzählst. Ja, also das bin ich auch. Wie und wann hast du das erfahren? Mein jüngster Sohn, der bei uns zu Besuch kam, da hatte ich mir überlegt, auch schon irgendwie mal eine Gelegenheit zu finden und ihn zu fragen, ob da nicht früher dann doch was war, denn damals hatten wir ihn gefragt und wie Kinder ja so sind, die trauen sich ja dann nichts zu sagen. Hattest du und so war das auch. Du hattest sogar eine Vermutung, dass im Bereich der sexuellen Missbrauchs etwas... Ja, ich habe das damals deswegen gehabt. Mein Sohn holte mich ab, als ich Feierabend hatte und sagte dann freiwillig zu mir, ich habe eben mit meinem kleinen Bruder geduscht. Und da brüllte ich ihn an und sagte, was soll das denn? Mhm. Weil ich in der Hinsicht ja auch vorbelastet bin. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit dir sprechen können. Ich hatte ja meinen ersten Mann verlassen, weil der deswegen verhaftet wurde, wo ich ein halbes Jahr mit dem verheiratet war. Ja. Und von daher bekommt man ja auch schneller einen Schreck wie sonst jemand. Und da habe ich zu ihm gesagt, das fällt dir eigentlich ein, mit dem zu duschen. Mhm. Und ich fand da doch ein bisschen komisch, dass er mir das von selber sagt. Allerdings. Und das hat sich dann aber, ist wieder so versickert, das Ganze, damals. Richtig. Und dann haben wir ja ihn und meinen jüngeren Sohn gefragt. Mhm. Und er sagte dann, nein, dann kann man ja auch mehr nicht tun. Aber was danach war, mein Sohn hatte so furchtbare Probleme mit der Toilette. Mhm. Und das ging über Wochen. Auf die Toilette zu gehen. Ja, der hatte erstens mal furchtbare Schmerzen. Mhm. Und kann man sich ja so denken, was da alles war. Ja, dann kann man sich das, muss man leider das Schlimmste denken, was möglich ist. Jetzt und, erzähl doch nochmal bitte, Viola, wie das jetzt wirklich rausgekommen ist. Ja, also ich saß dann hier vor meinem jüngsten Sohn und überlegte so mal die Gelegenheit, dass ich ihn mal nochmal frage mit früher. Und das war jetzt vor gar nicht langer Zeit. Und dann erzählte er mir das von selber. Ja. Und sagte zuerst mit dem Satz, mein Bruder braucht keine Frau. Und ich schaute ihn an Und er hat mir das dann von selber erzählt, weil er gemerkt hat, dass es mir jetzt gesundheitlich wieder gut geht. Mhm. Und ich habe es auch geschafft. Ich lebe jetzt wieder in Köln, wo ich hingehöre. Mhm. Nochmal zur Einordnung. Dieses Gespräch, von dem du gerade erzählt hast, hat vor gar nicht langer Zeit stattgefunden. Richtig. Ja. Hat er denn sogar Details dir erzählt? Ja. Magst du ein paar Andeutungen machen? Ja, sicher mache ich das. Moment mal gerade. Er hat gesagt, dass er ihn anal missbraucht hat und dass ihm das so wehgetan hat. Mhm. Der hat den sogar geküsst. Mhm. Und er hat auch von ihm verlangt, er sollte seinen in den Mund nehmen und so. Ja, also wir brauchen gar nicht weiter. Ich bin jetzt in die Küche gegangen, weil mein Sohn noch da zu Besuch ist und ich habe gedacht, das ist besser. Ja, wir müssen das jetzt auch gar nicht weiter. Wir ahnen schon, was da Schlimmes passiert ist. Sagst du es nochmal, du hast es am Anfang schon gesagt. Wie lang war der Zeitraum genau, in dem der Täter das getan hat? Wie viele Jahre waren das? Das ging über ein paar Wochen. Ein paar Wochen. Okay, dann habe ich es gerade nicht richtig verstanden. Ja, das ist ja auch so viel und dann von zurück und so. Nee, das waren ein paar Wochen. Ein paar Wochen. Ja. So, und jetzt ist rausgekommen, dass der Täter, also dein Sohn, dieses auch mit seinem Sohn gemacht hat. Ja, und zwar hat er mir das selber erzählt. Ich hatte ein paar Jahre keinen Kontakt mit ihm. Und er ist auch inzwischen von seiner Frau geschieden, seit einem Jahr. Und wir hatten dann seit voriges Jahr im Mai, da hat er mich dann auf einmal angerufen. Meine Schwester hatte ihm die Telefonnummer gegeben. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, kann ich dir mal was anvertrauen? Da habe ich gesagt, selbstverständlich, ich bin ja deine Mutter. Mhm. Und wieder erzählt er etwas von selbst, sonst wüsste ich das ja gar nicht. Ja. Wie? Erzählt er mir, dass sein Sohn, als er 16 war, also vor 2 Jahren, zu ihm gesagt hat, Papa, warum hast du das mit mir gemacht? Wie alt war der Enkel, als der Sohn das gemacht hat? 5. Wie oft hat das gemacht? Das weiß ich gar nicht. Wie seltsam, dein Sohn erzählt dir das? Das ist mir total unheimlich. Der hat ein schlechtes Gewissen. Ja, und deswegen versucht er vorzubauen, ne? Mhm. Als er dir das erzählt hat, wusstest du das schon von dem Bruder? Nein. Nein. Durch ihn zunächst erstmal. Ah. Ach so. Hm. Ja. So, ich war sehr verblüfft und mir wurde auch bald schlecht. Ich muss ja nicht erklären, warum. Viola, da dachte ich auch an damals. So, und jetzt war das ja erst am Wochenende, dass ich das dann von meinem Sohn erfahren habe. Wie reagiert man denn als Mutter, wenn man sowas Grauenhaftes von seinem eigenen Sohn erfährt? Ja, also ich muss dir sagen, dadurch es mir jetzt nervlich besser geht, ich habe hier gesessen, ich war, als hätte mir einer einen Hammer auf den Kopf geschlagen, ich konnte gar nichts sagen. Ich musste mir das erstmal in meinem Kopf alles sortieren. Mhm. Und dann ging das ja rückwirkend mit früher. Ja, dann hast du alles durchdacht und eingeordnet. Wie war das? Also die Wirkung ist zum Beispiel, ich würde am liebsten zu meinem Sohn fahren und ganz ehrlich gesagt, sollst du meine Gefühle hören, am liebsten würde ich den verprügeln. Mhm. Mein Lebensgefährte hat gesagt, gib mir dem seine Adresse. Ich schaue dem auf die Schnauze. Dann habe ich gesagt, damit ist es jetzt nicht getan. Nee, damit ist es nicht getan und das nutzt auch niemandem. Ja. Jetzt hast du gerade... Also so waren hier die Reaktionen. Ja, ist auch klar. Ist ja auch eine Dann sagte mein Sohn, da würde ich am liebsten mitfahren, das würde ich am liebsten auch tun. Der andere Sohn, der Opfersohn. Ich nenne ihn mal den Opfersohn, damit man es auseinanderhält. Richtig. Jetzt hast du gesagt, es gibt noch andere Enkelkinder. Ja, ich habe ja noch einen Sohn, also damals, der ist 3 Jahre jünger als der Älteste. Der hat auch 2 Kinder, ein Junge und Mädchen, die ja noch klein sind. Und da fährt er ja auch regelmäßig hin. Ich weiß ja nicht, was da abgeht, ob der schon mal mit denen alleine ist. Viola, es ist dein Sohn und du bist die Mutter. Ja, das ist ganz furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Deswegen, aber ich sage es trotzdem jetzt zu dir, auch wenn, ich sage es ganz einfach, ich finde, der Typ gehört angezeigt, auch wenn es dein Sohn ist. Ja. Ich finde, er gehört angezeigt. Er hat Leid über deinen anderen Sohn gebracht. Ja. Er hat Leid über deinen Enkel gebracht. Wer weiß, was er noch angestellt hat und wer weiß, was er noch anstellen wird. Und er ist auch zwischendurch in Telefonaten furchtbar aggressiv gegen mich und manchmal auch ziemlich übertrunken. Ja. Meinst, er hat dir das erzählt, um vorzubeugen, das was? Um vorzubeugen, dass ich das vielleicht, also meine ehemalige Schwiegertochter telefoniert mit meiner ältesten Schwester, mhm. die ist schon 71. Mhm. Die war hier voriges Jahr auch zu Besuch. Und da hat sie auch schon immer so gesagt, ich mache mir Sorgen. Und erst rückte sie auch nicht mit der Sprache raus. Sie wusste davon durch meine frühere Schwiegertochter. Mhm. Ja, und so ist das jetzt alles ans Rollen gekommen. Ja, und da habe ich gesagt, ja, auf die Schnauze hauen bringt nichts. Deswegen wollte ich gerne mit dir reden. Ich danke auch, dass ich das konnte. Mhm. Ich wollte gerne von dir einen Rat haben. Vorbeugen wahrscheinlich, um vielleicht, dass er das dir zuerst sagt, dass er vielleicht hofft, dadurch es ein bisschen klein zu reden, ja. vielleicht vertuschen zu, verwischen zu können oder irgend sowas vielleicht. Ja, aber er wollte irgendwie sich ein bisschen absichern. Ja, aber das darf nicht passieren. Ich finde, ja. ich finde Sohn hin, Sohn her, da muss man jetzt ja. handeln. Ich finde, da muss man. Du bist ja eben auch nicht nur die Mutter, sondern du bist auch die Oma. Und du bist auch die Mutter von dem anderen Sohn, dem er es angetan hat. Also finde ich, es ist völlig in Ordnung und eigentlich auch geboten, dass du dich an die Polizei wendest. Und wir haben uns immer gewundert, Domian, warum er, der ist inzwischen schon verstorben, mein erster Mann, also sein Vater von dem Ältesten, wir haben uns immer gewundert, warum der den schützt, obwohl er genau wusste, was der getan hat. Der wusste das? Ich habe das ja mit dem mitgemacht, das habe ich dir damals erzählt. Mhm. Ja, jetzt wissen wir auch, warum der seinen Vater immer geschützt hat. Das konnte niemand verstehen. Ja, ich als Mutter schon mal gar nicht. So hängt alles zusammen. Ja. Also Viola, ich habe dir jetzt meine persönliche Meinung gesagt. Wo muss ich denn da hingehen? Ja, da schlage ich vor, wir rufen dich jetzt nochmal an. Dann ja. wird mein Psychologe, der Jürgen, dich anrufen und ja. alles weitere mit ihm besprechen. Auch ja. nochmal die Frage, ob dein Sohn, der also Opfer war, ob der das auch möchte, mit, dass der angezeigt wird. Das könnt ihr gleich mal gemeinsam besprechen, der Jürgen und du. Ja. Ja? Dann, dann bitte ich dich, Viola, aufzulegen ja. und wir werden uns gleich wieder melden bei dir. Ja, vielen Dank auch für das Gespräch, ja? Sehr gerne, Viola. Alles Gute ja. wünsche ich dir. Und ich finde es auch toll, dass du noch bis nächstes Jahr weitermachst. Ja, finde ich auch. Ja, vielen Viola. Dank nochmal. Ne? Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. Danke. 0800 220 50 50. Ihr erreicht uns oder per Mail domian@wdr.de. Hier ist Ingrid und Ingrid ist 66 Jahre. Guten Morgen, Ingrid. Guten Morgen, Domian. Ingrid, um was geht's denn bei dir? Ja, ich muss erst mal sagen, ich habe am 20. Dezember meinen Schwager tot in der Wohnung gefunden. Vor 6 Wochen habe ich meinen Sohn mit 38 Jahren verloren. Und heute komme ich von der Arbeit und dann habe ich mich gewundert, dass mein Mann mich nicht abholte. Bin dann mit der Nachbarin gefahren und da habe ich meinen Mann regungslos im Esszimmer gefunden. Hab direkt meine Tochter angerufen und die hat einen Krankenwagen gerufen und die konnten nur noch feststellen, den Tod. Mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen über die anderen 2 Schicksale hinweggekommen, weil ich mit behinderten Kindern arbeite und die geben einen so viel Kraft. Mhm. Aber heute hat mir total den Boden unter den Füßen weggerissen. Ja. Also, zunächst mal mein ganzes Mitgefühl und mein Beileid, Ingrid. Du hast deinen Sohn mit 38 verloren gerade ja. und jetzt kommst du nach Hause und findest deinen Mann. Ja. Weißt du denn, an was er gestorben ist? Der Rettungswagen, also der Notarzt, sagte Herzschlag und die haben den dann auch mitgenommen. Und morgen werde ich das andere erfahren. Aber jetzt bin ich ganz alleine in das Haus. Die Tochter musste ja auch heim. Und wir waren 40 Jahre verheiratet und haben 5 Kinder aus der Ehe. Mhm. Ja. 5 Kinder. Mhm. Und ja, 4 Jungs und ein Mädchen. Der Sohn, der mit 38 vor kurzem gestorben ist, was hatte dieser Sohn? Der Sohn hat mit 14 Jahren durch einen Zeckenbiss eine schwere Hirnhautentzündung bekommen. Hm. Ist dann auch darauf behandelt worden, kriegt da so schwere Anfälle. Und der letzte Anfall, da ist er so unglücklich gestürzt und der ist dann mit dem Gesicht in so ein Kissen und dadurch ist er da nicht mehr rausgekommen. Der ist da wohl erstickt dann. Und in dem Kissen? Ja, und da kriegte ich dann die Hilfsbotschaft von meinem anderen Sohn. Und das war auch so auch ganz schlimm. Ja, aber hier, das ist jetzt, ich wollte so gern alt werden mit meinem Mann, aber jetzt bin ich ganz allein. Wie alt ist dein Mann geworden, Ingrid? 67 Jahre jetzt im Januar. Das ist ja noch kein Alter. Nee. Als du da in das Zimmer kamst, was für ein Bild zeigte sich dir da? Ja, der Hund, der hat gejault und gebellt. Und da habe ich gesagt, sei still und habe dann gerufen und der rührte sich nicht. Und dann kam ich im Esszimmer, ich kam erst so gar nicht da rein, weil ich denke, warum geht die Tür nicht auf? Und da habe ich so geguckt und dann lachte da. Und dann habe ich gesagt, komm, ich helfe dich hoch und habe gerüttelt, aber da war nichts mehr. Da war er schon verstorben. Ja, die Ärzte sagen, der hatte schon eine Stunde da gelegen. Hatte er denn Vorerkrankungen? Ja, der hatte Vorerkrankungen, der hatte viele Vorerkrankungen, aber ja, das kam irgendwie aus dem heiteren Himmel, fährt mich noch auf der Arbeit und kommt dann immer wieder und holt mich doch immer ab. Mhm. Wann hast du das letzte Mal jetzt mit ihm gesprochen? Heute Mittag noch. Heute Mittag noch? Habt ihr persönlich oder telefoniert? Nee, wir haben noch zusammen gegessen und dann habe ich gesagt, tschö, bis nachher, bis um Uhr. Ja, und er ist aber nicht gekommen. Mhm. Und da wurde 6. Ich dachte, mein Gott. Und da wurde ich so unruhig und mein Nachbar hat mich dann rausgefahren und dann habe ich ihn da gefunden. Jetzt bist du im Moment ganz allein im Haus? Ja. Ich bin im Moment ganz allein im Haus. Wobei, du hast ja gerade gesagt, dass du viele Kinder hast. Ja, die anderen wohnen aber all weit weg. Ach so. Die ein bisschen in der Nähe, aber die muss auch arbeiten und ist dann auch gefahren. Dann, die kommt morgen wieder. Ja. Das war ja eine lange Zeit, eure Ehe, in der ihr zusammen wart. Wie war die Zeit der Ehe? Wir hatten eine schöne Zeit, wir hatten Silberhochzeit gefeiert, wir sind viel in Urlaub gefahren, so kleine Urlaub, Camping haben wir viel gemacht, wir waren leidenschaftlicher Camper. Also, aber ihr habt viele schöne Sachen auch miteinander erlebt und gemacht. Ich wollte jetzt mal ein Jubiläum, habe ich jetzt 6. Monat und haben wir uns schon drauf gefreut. Und jetzt muss ich das morgen erstmal alles regeln, auch mit der Schule und mit den Kindern, die werden wieder ganz traurig sein. Also wo du arbeitest, meinst du? Ja, mit den Kindern. Ich glaube, du hast das auch noch gar nicht wirklich jetzt begriffen, was da passiert ist. Das begreift man ja gar nicht so schnell, wenn jemand... Doch, das habe ich schon begriffen, weil die anderen Fälle vorher, mit meinem anderen Schwager und mit meinem Sohn, das habe ich ja jetzt so ein bisschen, also ging dann so mein normaler Arbeitstag, dann wieder los. Aber hier, das ist, ich bin sowas am Zittern am Körper. Das glaube ich. Ja. Ihr hattet, sagtest du gerade, ihr hattet noch so viele Sachen vor, Träume, die ihr noch so gemeinsam im Alter machen wolltet. Ja, er war jetzt gerade Rentner geworden. Das heißt, er hat von der Rente gar nichts gehabt? Nee, jetzt gar nichts. Er ist jetzt, wo ist denn dein Mann jetzt? Wo befindet er sich? Wir haben den abgeholt und haben den da in das Krankenhaus, wahrscheinlich unten irgendwo, die wollen ja vielleicht feststellen, genau wo der an gestorben ist, haben mich gefragt. Ich sag, ja, das möchte ich gerne wissen und da kommt morgen, dann fahren wir dann dahin und dann müssen wir das ja alles regeln, da mit der Ämter und so was alles. Hast du dir überlegt, möchtest du ihn nochmal sehen? Nee. Also jetzt, wenn der da irgendwo aufgebahrt wird, da in die Halle, nee, ich werde doch schon so in Erinnerung behalten. Ja, wenn du das so für dich entscheidest, ist das auch völlig in Ordnung und sehr richtig. Ob die Kinder den nochmal sehen wollen, das weiß ich nicht, das könnt ihr ja dann entscheiden. Ach Ingrid, wie leid mir das tut. Ja. Vor allen Dingen auch der Sohn, ne? der beste Freund hat ihn dann gefunden und die haben mich dann angerufen abends und das war, glaube ich, auch so um 11 Uhr. Mhm. Da habe ich auch gedacht, geht jetzt ab. Dann von meinem Mann, der Bruder. Den habe ich auch gefunden. Den habe ich gefunden in der Wohnung. Ja. Den hast du auch selbst gefunden, dein Schwager? Ja, den habe ich. Und das alles jetzt so nah hintereinander. Ja, Vierteljahr, jetzt kann man sagen, Vierteljahr. Mhm. Mhm. Ingrid, bist du eine gläubige Frau? Ja, ich glaube an Gott, ja. Als dein Sohn gestorben ist und auch der Schwager, aber besonders natürlich dein Sohn, hat dir das zunächst Kraft und Halt gegeben, der Glaube? Der Glaube hat mir Kraft und Halt gegeben, aber ich muss ehrlich sagen, Domian, die Kinder, die behinderte Kinder, die haben mich viel Kraft gegeben, die haben mit mir geweint, die haben mit mir getrauert. Mhm. Und ich näher wieder richtig mich wieder mit den Kindern wieder beschäftigen. Du glaubst gar nicht, was Kinder heutzutage, weil ich schon, wie gesagt, 25 Jahre mit den Kindern zusammenarbeite. Mhm. Aber die geben einfach Kraft. Aber wenn die das morgen erfahren, ich glaube, die Kinder, die sind auch alle dann sehr erschüttert. Was genau arbeitest du eigentlich mit den Kindern, Ingrid? Ich mache das ehrenamtlich. Ich lese denen vor, ich mache mit denen Spiele, ich male mit denen. Ich bin viel wo ich so ehrenamtlich arbeite. Ich arbeite um Schützenfest und auf Kermesse. Und diese Kinder, die mich brauchen, dann bin ich dabei, ja. Und diese Kinder, wie alt sind die, von bis? Die sind von 8 Jahren bis 14. Ah, ja. Das ist eine kleine Schule. Und da hast du dann auch so dein Herz ausgeschüttet bei den Kindern und hast das erzählt, dass dein Sohn gestorben ist vor ein paar Wochen. Ja, das hatte der Lehrer hatte das gesagt, wie ich dann dahin kam und habe so geweint. Und dann habe ich erstmal dem Lehrer das gesagt und dann hatte der Lehrer die Kinder, auch die anderen Kinder, die normalen Kinder, alle in der Turnhalle und hat dann erzählt, was passiert ist. Das sind ungefähr 90 Kinder, sind da in der Schule und hat jedes Kind von seinem Taschengeld 1 Euro gesponsert für so einen schönen Blumenstrauß. Ich fand das so was von lieb. Ja, das ist aber wirklich sehr, sehr, sehr nett. Die Kinder, mein Herz hängt an Kinder, ich werde für Kinder alles tun. Und du sagst, welche Behinderungen haben die Kinder? Die haben diese Mongolit oder wie das heißt da, die ich weiß nicht so genau, kann das nicht so genau aussprechen. Ja. Aber sowas lieb. Das sind sehr herzliche Menschen. Ja, das sind sehr mitfühlende Menschen. Ja, und ich nehme auch an, wenn das jetzt mal so eine Zeit vorbei ist, dass die mich auch wieder die Kraft geben, dass ich dann wieder weitermachen kann. Ich muss dir sagen, ich finde das sehr rührend, dass du sagst, dass die Kinder dir fast mehr geholfen haben als dein Glaube. Dass du mehr Trost von den Kindern bekommen hast. Das finde ich sehr rührend. Sehr viel. Liebe Ingrid, du weißt ja, dass meine Zeit hier begrenzt ist, während ich sprechen kann. Das heißt, wir müssen uns jetzt leider gleich verabschieden. Ich verspreche dir, dass wir, das heißt, mein Psychologe, der heißt auch Jürgen heute Nacht, dass der dich jetzt nochmal anruft, dass ihr einfach noch ein bisschen weiter reden könnt, damit du durch die Nacht kommst. Morgen hast du ja 1000 Sachen zu erledigen und zu tun. Und ich bin sicher, wenn es ganz schlimm wird, kann er dir auch noch die eine oder andere Telefonnummer geben, wo du auch heute Nacht nochmal anrufen kannst, wenn du gar nicht weiter weißt. Ja, ist gut. Ja. Also meine Gedanken und ich glaube tausende und tausende Gedanken von anderen Menschen sind jetzt auch bei dir. Und wir wünschen dir von Herzen viel, viel, viel Kraft und Zuversicht. Vielen, vielen Dank. Und ich sehe die Sendung auch schon seit 12 Jahren von dir. Ich freue mich immer, wenn ich dann das hören kann. Weil ich bin halt ein Nachtmensch. Mein Mann war auch ein Nachtmensch. Mhm. Und vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Ingrid. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. 1.35 Uhr haben wir. Und ich möchte euch gerne unser Thema sagen. Jetzt übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben wir ein festes Thema. Und das Thema heißt ungewöhnliche Liebe. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon ganz tiefe Liebesbeziehungen erlebt haben, aber außerhalb der Norm. Also nicht die klassische Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, sondern vielleicht ganz andere oder zwischen einem Paar, sondern ganz andere Konstellationen. Vielleicht habt ihr die Liebesbeziehung zu dritt erlebt. Vielleicht lebt ihr gerade eine Liebe zu dritt, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Oder ihr habt eine Liebe trotz großem Altersunterschied. Oder ihr lebt eine Liebe trotz aller Widerstände, gesellschaftlicher, familiärer Widerstände. Es gibt auch eine tiefe Liebesbeziehung außerhalb der Sexualität zwischen Geschwistern, wo man auch sagt, das ist so eine tiefe Liebe, das ist einzigartig. Oder eine sehr tiefe Liebesbeziehung zwischen Freunden, die auch sagen, das ist etwas ganz Besonderes in meinem Leben. Ja, und zur Liebe gehört natürlich auch die Liebe zu Gott. Vielleicht habt ihr euch ganz Gott gewidmet und sagt, so lebe ich meine Liebe. Ungewöhnliche Liebe. Wenn ihr eine ungewöhnliche Liebe in eurem Leben habt oder hattet und mir gerne davon erzählen wollt, sehr gerne, meldet euch schon mal per Mail unter domian@wdr.de oder mailt uns oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Ungewöhnliche Liebe. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist Karin und Karin ist 71. Guten Morgen, Karin. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Karin. Um was geht es bei dir? Ja, also ich habe hier auf diese Frau, auf diesen Mann reagiert, wo die Frau auch als 14-Jährige missbraucht worden ist und er damit nicht klarkam, wo er sich trennen wollte und so weiter. Das hat mich sehr berührt, weil ich selber auch jahrelang missbraucht worden bin. Ja. Und ich habe vorhin in der Redaktion gesagt, ein Mann kann eine missbrauchte Frau kaum oder gar nicht verstehen. Mhm. Weil die innerlich ist die ja, wie soll ich sagen, ich denke schon, dass die kaputt ist, in ihrer Weiblichkeit zerstört ist. Und das muss man ja erst jahrelang durch, ich habe ja viele Jahre Therapie gemacht, ja, aufbauen. Ich wollte gerade fragen, du bist jetzt 71. Ich bin 71. Wann hat der Missbrauch stattgefunden? Also, wo es dann laufend weiterging, da war ich 8. Ja, bis zu welchem Alter? Also bis 18. Bis 18, und, so lange. Aber meine Cousinen sind auch missbraucht worden. Mhm. Durch meinen Stiefvater, das war mein Stiefvater. Mhm. Und ich musste auch manchmal meine Cousinen festhalten. Ach, die waren dabei dann? Ja, immer eine. Mhm. Also ich war bei jeder dabei, aber ich war nur immer alleine. Also er hat, wenn er mich missbraucht hat oder so, das war ja fast täglich, dann war ich alleine. Und wenn wir Besuch bekamen von den Mädchen, dann hat er uns in den Keller gelockt und so und hat die dann missbraucht. Die Mädchen kamen doch bestimmt nicht alleine, sondern mit ihren Eltern. Mit ihren Eltern, ja. Und oben wurde dann Kuchen gegessen und unten wurden die Kinder missbraucht. Unfassbar. Ja, das kann man nicht begreifen. Das kann man nicht begreifen. Man kann es wirklich nicht begreifen. Nein, man kann es nicht begreifen. Und das hat keiner gemerkt oben? Nee. Hat ja auch keiner drauf geachtet. Ja, das war eine Zeit, wo man auch nicht so vielleicht so auf Kinder geachtet hat. Denn ihr seid also doch... ich glaube, auch innerhalb der Familien sind die Kinder immer verloren, auch heute noch. Ihr Kinder seid doch dann komplett verstört wieder nach oben gegangen, an den Kaffeetisch. Und keiner hat es gemerkt? Nee, keiner. Oder man hat's gemerkt und man ist drüber hinweggegangen. Nee, hat keiner gemerkt. Jetzt hast du so lange so ein Martyrium mitgemacht. Einmal am eigenen Leib und du hast es gesehen, wie andere Kinder missbraucht werden von diesem Stiefvater. Ja. Wann hast du zum ersten Mal gesprochen? Also ich konnte nicht mehr reden. Also weil ich praktisch gesehen kaputt war. Und mein Stiefvater sagte immer, und wenn du einen Mund aufmachst oder so, du weißt ja, wir haben das Geheimnis und Papi hat dich doch lieb. Mhm. Also sagt man doch nichts mehr. Mhm. Aber du konntest... Nicht vorangegangen ist nochmal so eine alte Geschichte. Also da war ich 4. Mein Vater hat mich gebadet in so einer Zinkwanne, wie es dann früher so üblich war. Und meine Mutter stand mit dem Rücken uns zugewandt und da sage ich, oh, Papi hat mir hier gerade Aua gemacht. Und da sagt sie, du sollst ruhig sein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Papi hat mir da wehgetan, hat sie mir eine Ohrfeige gegeben. Und dann habe ich natürlich nur lauter geweint und so, und hat sie mich untergetaucht. Ach du Gott, da warst du 4, ein 4-jähriges Kind. Ja, aber da bildet sich ja einmal ein Trauma. Mhm. Und ein Kind kann entscheiden, das habe ich in der Meditation und auch in der Therapie erfahren, es fasst einen Beschluss. Und mein Beschluss war, ich werde nie mehr im Leben etwas sagen, was den anderen erzürnt. Und dann konnte ich den Mund nicht mehr aufmachen. Aber irgendwann hast du irgendjemandem davon erzählt. Ja, wie alt warst du? Ich habe dann eine Ehe gehabt und mehrere Beziehungen. Die sind dann natürlich alle kaputt gegangen. Mhm. Und habe dann einen Mann kennengelernt, der war Sadist. Und der hat mich während des Geschlechtsverkehrs geschlagen. Mhm. Und da konnte ich nicht mehr. Ich hatte ja so starke Mauern um mich. Ich habe ja keinen Schmerz, nichts mehr gespürt. Mhm. Aber den habe ich dann gespürt. Weil ich ja grün und blau war, meine Brust, die war ganz grün und blau und so. Und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich mal eine Therapie machen. Aber da konnte ich nicht mehr. Und da habe ich angefangen zu reden. In der Therapie. Wie alt warst du da? 42. 42? Ja. 42. 42. So lange hast du alles für dich behalten. Ja. Hast du dich dann auch von diesem Mann, der dich so geschlagen hat, getrennt? Ja, da habe ich mich dann getrennt, sofort. Als du dann in der Therapie angefangen hast, davon zu erzählen, sind da Sachen formuliert worden von dir selbst, die du schon verdrängt hattest? Sind da Sachen? Ja, die kamen alle hoch. Die kamen alle hoch. Das kam alles hoch und die Therapeutin ist dann rausgegangen, hat gesagt, nee, das kann ich mir gar nicht mehr anhören. Na, und dann war ich wieder alleine. Es geht ja immer, auch innerhalb der Familie, und auch bei Therapeuten zum Teil, die können das nicht aushalten, vor allen Dingen, weil sie ja meinen Schmerz auch gespürt haben. Ja, das ja. kann man nicht, also ein Außenstehender kann es nicht ertragen. Na, man kann sich das ja gar nicht wirklich vorstellen, was ihr mitgemacht habt. Da fängt es ja schon an. Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Nein, du erzählst das und man ist erschüttert. Aber man kann es sich nicht wirklich vorstellen, was er Nein, dein kann Kind... man nicht. Erwarte ich auch nicht mehr. Ja, die Therapeutin hat dich dann alleine gelassen, aber ich hoffe, dass du dann einen besseren Therapeuten gefunden hast. Ich habe 5 Therapeuten erstmal gebraucht, ja. um den richtigen zu bekommen und war auch 3 Monate in der psychosomatischen Klinik, in Bad Herrenalb damals noch. Und das hat mir sehr gut getan. Ich habe ja immer einen Halt gesucht, weil ich ja innerlich war ich ja weg von mir. Ich hatte ja gar keinen Halt. Ich wusste ja gar nicht, wer ich war. Und von außen fand ich keinen Halt, weil mich die Menschen ja abgelehnt haben. Ich kam mit meinem Schmerz, den ich ja gar nicht bewusst wahrgenommen habe, und bin immer abgelehnt worden, mein ganzes Leben lang. Du kannst es jetzt wirklich sehr gut beurteilen, weil du alles erlebt ja, hast. Ja, kann ich. Kann man so etwas durch eine gute Therapie verarbeiten? Ich glaube schon, bis zu einem gewissen Grade. Und das ist bei dir gelungen? Und das ist bei mir gelungen. Ich habe fast 30 Jahre mit Unterbrechungen immer wieder Therapie gemacht. Bis jetzt letztes Jahr im März. Und da war dann Schluss. Und wie würdest du das beschreiben, wie es dir heute geht? Also heute geht es mir sehr gut. Ich bin jetzt 25 Jahre auch im Buddhismus. Mhm. Und die Spiritualität, die hat mir geholfen. Mhm. Und wenn ich heute zurückdenke, ich war immer schon spirituell. Immer feinfühlig und so. Aber auch das ist ja damals verdeckt worden durch die... durch den Missbrauch, das ist ja alles kaputt gegangen. Es war ja nichts mehr da. Hast du? Ich war ja nur noch eine Marionette. Wie willst du mich haben? Dann bin ich so. Willst du mich so haben? Dann bin ich so. Hast du je überhaupt einen Mann lieben können? Nein. Hast du je überhaupt noch mal Sexualität als schön empfinden können? Doch, ja, das kann ja. ich. Also könnte ich. Mhm. Und ich hatte mal einen Liebhaber, der ist sehr auf mich eingegangen. Mhm. Und der war ganz toll. Und da habe ich gedacht, so muss es sein. Wie alt warst du da, als du den kennengelernt hast? Da war ich vielleicht 46, 48. Mhm. Heute lebst du alleine? Ich lebe getrennt. Ich habe noch mal geheiratet, aber ich lebe heute getrennt von meinem Mann. Mhm. Das ging nämlich dann auch zum Schluss nicht mehr. Ja. Am Anfang klappte es ganz gut. Nachher nicht mehr, da tat mir immer unten alles weh. Das heißt, du hast und, das nur... Und ich habe dann auch geblutet. Mhm. Also, das, weil ich einfach, ich konnte nicht mehr. Das heißt, diesen Mann und hast du... Und hab dann gesagt, nein, jetzt ist Schluss. Ja, das heißt, diesen Mann hast du es nur einfach ihm zuliebe getan. Du hast keinen Spaß... Manchmal, ja. Manchmal. Mhm. Ja, und durch den Buddhismus, also durch die Spiritualitäten, durch die Meditation, kamen auch alte Sachen hoch. Also wenn wir miteinander geschlafen haben, dann war ich auf einmal in schwarzen Messen. Da musste ich zur Toilette, ich musste brechen. Mhm. Und dann habe ich gebrochen, dann wieder zurück zu ihm ins Bett und so weiter. Und er sagte dann, komischerweise, war das heute schön, weil ich überhaupt keine Gegenwehr mehr hatte. Mhm. Wir reden jetzt von dem letzten Mann. Ja, genau. Mhm. Ja. Also das war alles sehr seltsam. Jetzt ist ja, man kann ja sagen, dass trotz aller Traurigkeit und Dramatik du doch etwas ganz Tolles geschafft hast. Du hast, wenn auch jetzt erst mit 71, aber du hast es geschafft zu sagen, also ich lebe Domian, ich bin so ein glücklicher Mensch. Ich bin heute eine glückliche Frau. Was für ein schöner Satz. Ja. Was für ein toller Satz. Eine glückliche Frau. Kein Mensch, sondern eine glückliche Frau. Nun weiß ich. Und das finde ich so toll. Ja, das ist wirklich toll. Da gratuliere ich dir herzlich und ich gönn's dir von ganzem Herzen. Ja, das ist wirklich. Also ich kann allen Frauen, die missbraucht worden sind, auch nur Mut machen, dass die nochmal wieder durch diesen Schmerz durchgehen. Ich habe am Anfang ja wirklich in der Klinik, die haben mich mit 3 Therapeuten festgehalten. Mhm. So habe ich geschrien. Mhm. Also ich war ja wie so ein Berserker. Ich hätte die alle umbringen können. Mhm. Und aber heute verstehe ich ich verstehe die Männer nicht. Nein, die Männer verstehe ich nicht. Aber ich verstehe die Frauen, die sich dann, die zum Beispiel dann so die Kinder schlagen oder durch den Wind sind. So, ich habe meine Kinder auch geschlagen. Ich habe 2 Söhne. Ah, du hast sogar Kinder, ja. Ja, und als ich schwanger war mit dem ersten Kind, habe ich zu meinem Stiefvater gesagt, wenn dieses Kind ein Mädchen ist und du fasst dieses Kind an, ich bring dich um. Das hast du gewagt, ihm zu sagen? Das konnte ich. Ja, ich hatte dann jemanden zum Verteidigen. Wie hat er darauf reagiert? Gar nicht. War damals, als du das gesagt hast, da warst du ja schon in Kämpferstimmung, sagen wir es mal so. Ich war ein aggressiver Mensch. Gab es da denn die Überlegung, ihn anzuzeigen? Nee, das hätte ich mich nicht getraut, wegen meiner Mutter nicht. Verstehe. Nee, weil meine Mutter immer sagte, ja, Papi hat Gott begnadete Hände und so weiter. Mhm. Und dann habe ich meinen Eltern mal einen Brief geschrieben. Und ich war ja nur ein Vorzeigekind, ne? Mhm. Und dann habe ich über meinen Eltern einen Brief geschrieben, mal über 16 Seiten. Und eine Passage davon war, und wenn Papi mich noch mal mit seinen gottbegnadeten Händen anfasst, dann hänge ich ihn mit seinem Schwanz an den Korken, an den Kronleuchter auf und drehe ihn um, bis er abfällt. So war ich voller Schmerz. Da hat aber auch keiner drauf reagiert. Nein, meine Mutter hat den Kontakt abgebrochen. Karin, umso schöner, dass es dir heute so gut geht nach diesem heftigen Leben. Ja, ich bin Leben. So glücklich. Ja, das ist sehr schön. Ich bin auch froh, dass du das so erzählt hast, weil ich ja weiß, dass traurigerweise uns so viele tausend Menschen zuhören, die auch Ähnliches erlebt haben. Und wenn jemand aus eigener Erfahrung so etwas seinen Werdegang schreibt, ist das ein sehr, sehr guter Ratschlag. Vielen, vielen Dank und genieße dein Leben und dein Glück, dass du jetzt gefunden hast. Ich gönne es dir von Herzen. Du siehst mich ja nicht, aber ich höre dich gerade an, weil ich einfach so, so fröhlich bin und ich wollte mich schon ein paar Mal wegen missbrauchten Frauen melden. Ja. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich es mal machen. Sehr gut, genau und richtig. Und so weiter. Also man kommt da wirklich raus. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche weiterhin jetzt alles Gute und viel Glück, Karin. Ja, und dir wünsche ich dann für die nächste Zeit jetzt auch alles Gute. Dankeschön. Und ich bin dir sehr dankbar, weil du so klar und geradlinig bist und sehr konsequent. Das hilft mir wieder immer klarer in meinem Geist zu werden. Ich danke dir sehr. Das ist alles ein großes Liebe Kompliment. Für dich. Vielen und Dank. Und deine Crew natürlich. Dankeschön. Auf Wiederhören, Karin. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist Hans und Hans ist 52. Guten Morgen, Hans. Schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Hans. Um was geht's bei dir? Ich bin ganz demütig geworden. Ich habe die vorigen Gespräche miterlebt und finde mein Problem fast schon banal. Nein, aber hier kommen alle Probleme zur Sprache und das ist völlig in Ordnung. Erzähl mal, um was es bei dir geht. Ich habe wirklich seelische Schmerzen, weil ich eine Frau liebe seit 2 Jahren, die mir mittlerweile zu entgleiten droht. Die dir was droht? Sie droht mir zu entgleiten. Zu entgleiten. Ja. Seid ihr denn richtig zusammen? Nein, sind wir nicht. Wir sind, ich habe diese Dame kennengelernt. Ich hatte vor Jahren einen schweren Autounfall und habe sehr, sehr lange in Kliniken gelegen, musste das Sprechen wieder lernen und das Gehen wieder lernen und bin vorgedessen mit Opiaten und solchen Schmerzmitteln so zugestopft worden, dass es lange gedauert hat, bis die alle wieder raus waren. Mhm. Und im letzten Klinikaufenthalt vor 2 Jahren ist der letzte Schritt gemacht worden. Sie ist aus anderen Gründen dort gewesen und wir haben uns kennengelernt, weil sie im Esszimmer neben mir gesessen hat. Also beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendbrot. Eine wirkliche Zufallsbekanntschaft. Eine absolute Zufallsbekanntschaft, ja. Aber... Wie hat sich denn dann in den 2 Jahren die Beziehung entwickelt? Was ist das für eine Beziehung? Das möchte ich auch gerne mal wissen. Also, das ist eine sehr schöne Frau gewesen, sehr trainierte, schlanke Frau gewesen, von der ich immer sage, sie ist schnell im Kopf. Ist sie so in deinem Alter ungefähr? Nein, sie ist damals war sie jünger, sie ist jetzt 45 und ich werde 52. Okay, na gut, das ist kein so großer Unterschied, okay. Und ich habe damals wenig von ihr gewusst. Wir haben eine Liebesbeziehung gehabt, über 3 Wochen nur. Und dann haben sich die ersten Schwierigkeiten ergeben. Ich habe erstmal versucht, Abstand zu gewinnen. Wir hatten aber noch Kontakt telefonisch. Und ich habe im Laufe der Zeit eine Menge erlebt und eine Menge erfahren über sie. Und nochmal kurz, entschuldige, wenn ich unterbreche. Diese Liebesbeziehung, diese Affäre oder Liebesbeziehung hat nur drei Wochen angehalten. Die sexuelle. Kann man das genauer erklären, warum das dann beendet oder wieder zurückgefahren wurde? Ist von ihr beendet worden, habe ich überhaupt nicht verstanden. Hat sie es nicht erklärt? Konnte ich gar nicht nachvollziehen. Ist aber im Nachhinein ist es aber verständlich. Weil ich habe das mal den Jekyll and Hyde-Effekt genannt. Das heißt, sie lässt, je vertrauter man ist, Nähe zu, bis zu einem gewissen Punkt und stößt dann wieder ab. Aber sie ist nicht auch noch in einer Beziehung? Nein, gewesen. Das ist sie nicht. Ich bin damals von den Therapeuten, also von den behandelnden Ärzten und Therapeuten, gewarnt worden. Man hat mir gesagt, was mit ihr los ist, dass sie also bipolar ist und dass sie... Alkoholikerin ist. Sie hat sich versucht, juristisch dagegen zu wehren, aber wie gesagt, das geht alles schon sehr lange. Das habe ich alles nur ganz am Rande tangiert. Aber trinkt sie zurzeit immer noch? Aber wie? Wie? Und das ist auch das große Problem. Das sind wie oft seht ihr euch eigentlich? Selten. Also was heißt das, einmal im Monat oder? Ja, das wäre schon viel. Ach, das wäre schon viel. Und telefoniert ihr denn oft oder schreibt euch? Sie hat noch nie geschrieben. Sie sagt, das kann sie nicht. Sie hat Briefe in den Müll geworfen, weil sie keine richtigen Worte findet. Ich habe ihr 3-mal geschrieben. Ich habe dann telefonisch Antwort gekriegt. Aber wie gesagt, sie will auch, glaube ich, nichts Schriftliches. Sie hat kein einziges Bild von mir. Und sie ruft auch nicht mal so an? Nur, wenn ich es tue. Also sie... Der Kontakt ist immer dann da, wenn ich mich kümmere. Und der ist sehr herzlich, immer herzlich. Und manchmal ist es sehr schwierig. Und letztendlich geht das jetzt, abgesehen von diesen 3 Wochen, fast 2 Jahre. Das geht 2 Jahre. Und das ist mitunter sehr schön und manchmal auch sehr belastend. Aber du sagst sehr schön. Was ist denn dann da sehr schön? Weil es eine hochintelligente Frau ist, unheimlich gebildet. Die hat 11 Jahre bei einer großen Darmstädter Zeitung als Journalistin gearbeitet und ist dann aufgrund ihrer Erkrankung zusammengebrochen. Und das mag ja sein, dass sie intelligent und schön ist, aber meine Frage war, was ist dann schön, wenn ihr euch alle Jubeljahre nun mal seht? Wie ist es dann, dass es schön ist? Es ist schwer zu erklären, aber es ist eine Art Vertrautheit, auch nach langen Wochen, wie 2 Leute, die auf gleicher Wellenlänge reiten. Wie habe ich mir das vorzustellen? Besuchst du sie dann oder kommt sie zu dir? Ja, nein. Du besuchst sie? Ich bin es immer, der sie besucht. Du bist immer der Aktive? Ich bin immer der Aktive, ich bin immer derjenige, der nachläuft und also der Initiator. Weißt du, wie viel sie trinkt? So im? Ja, das weiß ich. Wie viel? Also, ich muss dazu sagen, in diesen 2 Jahren hat sich ja auch einiges verändert. Sie ist zwischenzeitlich nochmal in einer Reha gewesen, aber die seelische Stabilität ist mittlerweile so gut, dass sie seit einem Monat wieder arbeitet. Das hat sie die letzten 4 Jahre nicht gekonnt. Sie unterrichtet an einer Volkshochschule und das ist schon mal ein großer Schritt, den sie da tut. Aber Bevor sie berufstätig war, ist sie morgens mit einem halben Glas Mineralwasser und darauf dann Weißwein, sogenannte Weißweinschorle angefangen, und mittags kam dann der Rotwein hinzu. Also keine schweren Sachen, aber reihenweise so 2 bis 3 Flaschen Rotwein jeden Tag. Aber du sagst, sie arbeitet jetzt wieder, aber sie trinkt dennoch weiter. Sie trinkt dennoch weiter, das kann sie morgens nicht, weil sie eben um 6 Uhr schon aufstehen muss, weil sie den Tag über präsent sein muss bis 17.30 Uhr. Dann trinkt sie schnell etwas und dann ist sie unheimlich diszipliniert. Sie geht jeden Tag zum Sport und trainiert, damit ihre Fitness erhalten bleibt. Und sie sagt auch mitunter so Sachen wie, du brauchst ja keine Sorgen um mich zu machen. Ich lasse alle 3 Monate das große Blutbild machen bei meinem Hausarzt. Und mit mir ist gesundheitlich alles in Ordnung, was ich nicht glaube. So Hans, jetzt muss ich dir mal was ganz Offenes sagen. Ja. Aber das nimmst du mir nicht übel, weil du... Nein, das sagst du ja auch. Ja, ja. Ich glaube, du machst dich da zum Hansel. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ich glaube, dass nach dem, was du mir alleine nur jetzt in den wenigen Minuten erzählt hast, dass du da keine Schnitte hast und dass das keine Perspektive hat und dass ihr kein Glück finden werdet zusammen. Liegt das an mir? Das weiß ich nicht, aber es liegt an dir, dass du nicht loslassen kannst. Lass sie los. Also dein Redakteur hat mich gefragt, warum tust du dir das an? Gute Frage, ja. Warum tust du es dir an? Das kann ich nicht beantworten. Also ich liebe diese Frau. Ja, Moment. Aber mit der Liebe kann man nicht immer alles erklären. Zur Liebe gehören immer 2 Personen. Und wenn das nicht zurück erwidert wird, dann stimmt da auch irgendetwas nicht. Dann kann man auch die Liebe nicht erzwingen, indem man an jemanden dran pappt. Und du pappst an ihr dran. Du erniedrigst dich so, das tut mir so leid. Du bist so ein netter Typ, aber du erniedrigst dich permanent dieser Frau gegenüber und du wirst damit nichts bewirken. Nichts. Das habe ich gehofft, dass das passiert, dass ich sie irgendwie... Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, wenn man in der Rolle ist, wird man irgendwann von der anderen Seite verachtet. Vor allen Dingen, wenn sie so intelligent ist noch, wie du es gerade beschrieben hast. Darf ich dir mal eben etwas vorlesen? Ja. Der Auslöser für dieses Gespräch ist gewesen, dass ich mich beschwert habe bei ihr und habe gesagt, also du machst mich kaputt, so ungefähr in dieser in dieser Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll. Das hast du also ich hab gesagt, ich lasse mich durch dich nicht kaputt machen. Wenn du dazu etwas sagen willst, tu es. Und sie hat darauf geantwortet, an diesem Punkt warst du bereits häufiger. Und meine Meinung dazu habe ich unzählige Male wiederholt. Ich mache dich kaputt, das wollte ich nicht. Du verstehst mich nicht, das wolltest du nicht. Lösung nicht in Sicht. Da mein ganzer Tag voll ist, werde ich mich heute nicht mehr melden. Das ist so ihre Art, mit mir umzugehen. Ja, aber Hans, mein Gott, was willst du denn noch hören? Mann! Geh weg. Was willst du denn noch hören? Du gehst ja auf den Senkel der Frau. Wirklich? Ja, du gehst ja auf den Senkel. Und du darfst ja auch keine Vorwürfe machen, dass sie dich kaputt macht. Nein, sie macht dich nicht kaputt. Du machst dich kaputt durch deine Haltung ihr gegenüber. Du bist das Problem. Das passt nicht zusammen. Ihr seid kein Paar, ihr werdet kein Paar. Sie will dich nicht. Okay, alles klar. Ich muss es dir leider so klar sagen. Ja, nun, deswegen rufe ich dich an. Das so? Und ja, das ist so. Und jetzt ist die Sendung vorbei, aber ich könnte dir nichts Neues mehr sagen. Ich habe ganz klar gesagt, was ich denke, Hans. Ja, ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne, alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank, Tobias. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, immer mailen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.